Moment, Ach, wie schön ist es zu blasen, aus dem Darm ist sein Gas. Wenn im Darm die Gas brodeln, fängt das Arsch an zu jodeln. Alle Welt nach Atem blicken, weil ihr Mann ein Pumpe springt. Weil das Leben doppelt Spaß, scheißegal, ich brauche das. Pusten macht Spaß, Pusten macht Spaß, Pusten macht Spaß. Furz, Furz, Furz, Furz, Pusten macht Spaß, Pusten macht Spaß, Pusten macht Spaß. Furz, Furz, Furz, Furz, die Nachbarschaft.